Kapitel 75. Sie fangen an zu singen. Chris' Stimme ist maskulin und voller Power. Tinas Stimme ist feminin und emotional. Das ist die ideale Kombination. Chris' Gitarre hat einen perfekten Rhythmus. Tina ist wie elektrisiert. Sie lächelt und ihre Augen funkeln. Auch Chris' Augen funkeln. Die Chemie zwischen Tina und Chris stimmt. Kapitel 76. Paula und Sven sind im Publikum. Sven trägt sein Disco-Outfit. Die Haare sind voller Gel. Das Jackett ist gelb. Auf dem T-Shirt steht: Das Leben ist ein Fun-Programm. Paula applaudiert und ist begeistert. Aber Sven zeigt keine Reaktion. Sein Gesicht ist wie Stein. Kapitel 77. Mitten im Lied kommt Chris zu Tina. Sie singen zusammen in ein Mikrofon. Chris' Mund und Tinas Mund sind ganz nahe. Erst 10 cm, dann 5 cm und dann 4 cm. Sie singen voller Intensität. 3 cm. Kapitel 78. Der letzte Akkord von der Gitarre erklingt. Chris nimmt Tinas Hand. Chris' Mund kommt näher. 2 cm. Dann ist das Lied zu Ende. Kapitel 79. Das Publikum ist begeistert. Chris sagt ins Mikrofon: Zurück in Hamburg, Tina! Paula ist auch begeistert. Aber Sven nicht. Sven geht auf die Toilette. Das Publikum will mehr Lieder. Die Leute klatschen rhythmisch und rufen: Zugabe, Zugabe. Chris und Tina singen als Zugabe Wind of Change.